to be a dick. Ich hab Angst, dich anzurufen, denn Menschen ändern sich. Und ich hoffe, du bist jetzt treu geblieben. Und was bin ich? Ach, das bilde ich mir nur ein, dachte ich und rief dich an. Du hattest grad weh um die Ohren. Na gut, ich warte und warte und warte und warte. Dann haben wir uns doch getroffen und ich muss feststellen, aus dir ist ein Arsch geworden. Ich kann immer noch nicht passen. Du hattest mal Ideale, jetzt bist du ein Opfer. Ich so scheiße und verkauf dich. Du verlierst dich, aber wenn du dann alleine gucken willst, wo du bleibst, unsere Wege trennen sich hier. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. Bleib. Wo du bist, bleib, wo du bist, bleib, wo du bist, bleib, wo du bist.